weiß ja nicht, wie man sich hier begrüßt. Aber bei uns in Mecklenburg, da begrüßt man sich mit Kalle Kameraden! Auf all die Jahre! würde ich lassen. All die Jahre, all die Jahre. Spaß hat man auch ohne Haare. All die Jahre, all die Jahre. Spaß hat man auch ohne Haare. Spiele und Konzerte waren für mich die echten Werte. All die Spiele, dass ich davon noch nicht schiele. All die Spiele, dass ich davon noch nicht schiele. Wär ja auch sehr dumm von mir, denn so hab ich Zeit für mir. All die Weiber, kriegen jetzt schon andere Kleider. All die Weiber, kriegen jetzt schon andere Kleider. Singen. Nicht so wie ich. Ich bin nämlich nie nervös und ich sing immer nüchtern. Früher trank man Glas für Glas, doch heute rollt und fast auf Fass. Alter Zug, alter Zug, und noch immer kein Verdruss. Alter Zug, und noch immer kein Verdruss. Schlauer, ich werd so bleiben, wie ich bin. Mecklenburger Junge, hart im Kern. All die Jahre, Spaß hat man auch ohne Haare. All die Jahre, Spaß hat man auch ohne Haare. Uns oft vergessen, wie schön unsere Heimat ist. Ich spüre den Stolz, die Heimatliebe, die tief in meinem Herzen sitzt. Oh Heimat, Land, Heimatland, nichts wird mich von dir trennen. Wohin ich auch gehe, was auch geschieht, zu dir werde ich mich bekennen. O Heimatland, o Heimatland, niemals werd ich dich ergeben. Ohne Opfer gibt es keinen Sieg, und für dich gebe ich mein Leben. Unserer Kinder, das Vermächtnis unserer Ahnen, die deutsche Geschichte in ihrer Reinheit, die gilt es zu bewahren. Tragödie und Triumph trennen nur einen Wimpernschlag, der Geruch verbrannter Erde, der noch heute an uns nagt. O Heimatland, o Heimatland, nichts wird mich von dir trennen. Wohin ich auch gehe, was auch geschieht, zu dir werd ich mich bekennen. O Heimatland, o Heimatland, niemals werd ich dich ergeben. Ohne Opfer gibt es keinen Sieg, und für dich gebe ich mein Leben. Von dir trennen, wohin ich auch gehe, was auch geschieht, zu dir werde ich mich bekennen. O Heimatland, o Heimatland, niemals hätte ich dich ergeben. Ohne Opfer gibt es keinen Sieg, und für dich gebe ich mein Leben, mein Leben. Gibt es keinen Sieg, und für dich gebe ich mein Leben, mein Leben. Ohne Opfer gibt es keinen Sieg, und für dich gebe ich mein Leben. Dankeschön. Jetzt mal ein bisschen was Flotteres. Lass dich nicht unterkriegen. Schimpfen dich, weil du Skinhead bist. Für sie bist du nur ein dreckiger Faschist. In ihren Augen siehst du Zorn und Verachtung, und sie spucken auf dich in geistiger Unachtung. erfinden sie neue Lügen. Doch lasst euch nicht von ihnen betrügen. Sind wir nur eine Qual? Wenn sie gegen uns spricht, ist das gut für die Wahl. Die Kommunisten nennen dich Nazi-Schwein. Doch du bist so stolz darauf, stolz darauf, Deutsch zu sein. Und nochmal, Skinner, Skinner, lass dich nicht unterkriegen. Skinner, Skinner, denn du wirst dich besiegen. Skinner, Skinner, lass dich nicht unterkriegen. Nicht schlechter als ihr. Warum hetzt ihr Ausländer gegen uns auf? Denkt dran, wer gegen uns ist, der kriegt was drauf. Viele Skelette hören deshalb auf. Mensch, seid doch nicht blöde, hört nicht da. Danke. Sie sagen zu dir, dieses Land ist frei. Du fühlst dich zwar nicht wohl hier, doch das ist deinerlei. Vor Hausdurchsuchung an der Tagesordnung sind, verhallen deine Schreie gnadenlos im Wind. Halte durch, Kamerad, halte durch. Halte durch, Kamerad, halte durch. Sie versuchen dich zu brechen, sie versuchen dich zu quälen. Normal sein oder Knast, es ist nicht schwer zu wählen. Deine Freunde hinter Gittern, ihre Tage sind gezählt. Denn den härtesten aller Wege haben sie gewählt. Halte durch, Kamerad, halte durch. Halte durch, Kamerad, halte durch. Solange Skinheads für sie Mörder sind, solange Nationalisten für sie Nazis sind, solange halten wir unsere Fahne empor. Solange singen wir, es geht et cor. Haltet durch, Kamerad, haltet durch. Haltet durch, Kamerad, haltet durch. Haltet durch, Kamerad, haltet durch. Haltet durch, Kamerad, haltet durch. Halte durch, Kamerad, halte durch, mein Kamerad. Danke. Schlachten, heil dir! Herr der Magie und der Runen, Führer der wilden Jagd. Wotan, Lenker der Schlachten, heil dir. Herr der Magie und der Runen, Führer der wilden Jagd. Wotan, Lenker der Schlachten, heil dir. Herr der Magie und der Runen, Führer der wilden Jagd. Wotan, Ecke der Schlachten, heil dir. Herr der Magie und der Runen, Führer der wilden Jagd. Wotan, Ecke der Schlachten, heil dir. Ich weiß, wo ich geboren bin, ich weiß, wohin ich gehöre. Ich bin stolz auf mein Vaterland, das ist, was ich heute schwöre. Die Frage ist, wie schön es ist, für diese Nation zu marschieren. Die Butzke bietet die Haare kargeschoren, ich bin Deutscher, bin hier geboren. Weiße Frauen, deutsches Bier, schwarz-weiß-rot, ich steh zu dir. Das Land meiner Väter, das Land meiner Vorfahren, wie könnte ich vergessen, woher ich komm? Weiße Frauen, deutsches Bier, schwarz-weiß-rot, wir stehen zu dir. Das Land unserer Väter, das Land unserer Vorfahren, wie könnte ich vergessen, woher ich komm? Ich weiß, dass ich Arbeiter bin, ich komm nie an das große Geld. Ich leb mein Leben so gut es geht, das ist alles, was heute hilft. Und immer wieder dieselben Lügen über uns und unser Land. Ich streich in eure Fratzen, ich gestalte mein Vaterland. Weiße Frauen, deutsches Bier, schwarz-weiß-rot, ich steh zu dir. Das Land meiner Väter, das Land meiner Vorfahren, könnt ich vergessen, woher ich komm? Weiße Frauen, deutsches Bier, schwarz-weiß-rot, wir stehen zu dir. Das Land unserer Väter, das Land unserer Vorfahren, wie könnt ich vergessen, woher ich komm? Wie könnt ich vergessen, woher ich komm? Wie könnt ich vergessen, woher ich komm? Ich vergessen, woher ich komme. Dankeschön. deinen Kindern in die Augen und dann sag es mir nochmal. Willst du nicht an ihre Zukunft glauben? Ist dir das wirklich egal? Du bist doch der, der die Wahrheit nicht hören will und schaust es seelenruhig mit an, wie man Heimat und Familie zerstören will. Willst du's nicht sehen in deinem Wahn? Scheindemokratie, Überfremdung, Volkstod, Terrorattentate, Straßen färben sich blutrot. Fremdkulturen, Gewalt und Vergewaltigung, Plutokratie und ihre Bereicherung. Bist du denn eigentlich völlig geisteskrank, dass du es einfach nicht verstehst? Das Resultat daraus wird eine Zukunft sein, in der kein deutsches Kind mehr lebt. Doch ich glaube immer noch an diesen Tag. Ich glaube an die Heimat, an die Freiheit, die naht. Den Tag, an dem das deutsche Herz damit schlägt. Ja, ich glaube immer noch an diesen Tag. Ich glaube an die Heimat, an die Freiheit, die naht. Den Tag, an dem Deutschland sich erhöht. Und scheint es auch schon längst verloren, all das Gute längst verblasst. Dummheit fließt in Strömen, das Blut vergoren, ein Meer aus Selbstzerstörung, das sie hinterlasst. Wie ein verwittertes Blatt an einem sterbenden Baum wird nur noch der Wind unsere Geschichte tragen. Doch ich geb mein Land nicht auf, ich halte fest an diesem Traum. Ja, ich glaube immer noch an diesen Tag. Ich glaube an die Heimat, an die Freiheit, die naht. Den Tag, an dem das deutsche Herz zusammenschlägt. Ja, ich glaube immer noch an diesen Tag. Ich glaube an die Heimat, an die Freiheit, die naht. Den Tag, an dem Deutschland sich erhöht. Ich will es doch sehen, ich will es erleben. Ich will spüren, wie eure Herzen beben. Ich will frei sein und ich will es wissen, wie es ist, ein Kind ohne Sorgen zur guten Nacht zu küssen. Deshalb glaube ich immer noch an diesen Tag. Ich glaube an die Heimat, an die Freiheit, die naht. Den Tag, an dem das deutsche Herz Flammen schlägt. Ja, ich glaube immer noch an diesen Tag. Ich glaube an die Heimat, an die Freiheit, die naht. Den Tag, an dem Deutschland sich erhebt. An dem Deutschland sich erhebt. Vielen Dank, danke. Thank you. Stadt. Wenn ich so eine Hürde geht, wenn der Pack aus seinen Löchern kriecht, ist es ja nicht zu spät. Und ich spür sie, als sie dein Körper kriecht. Kampf versuchst du halt, doch du hörst ein Geräusch, das dich auf Hölle sieht, fällt auf was halt. Einst unsere Götter geraubt, unser Glaube wurde verlacht. Ohne Scheu und unverhohlen tobte die Glaubensschlacht. Blutgetränkt versank die Erde, voll Wehmut und Trauer mehr. Die Sonne verglühte am Horizont, die Vögel sangen nicht mehr. Oh, oh, oh, von Volk, Heimat und Tod. Oh, oh, von Allvater Odin. Oh, oh, von Volk, Heimat und Tod. Erblühte die Welt und Götter wurden gezeugt. Doch Schwert und Schild hielten nicht stand, sie wurden dem Schicksal gebeugt. Es blieb ihnen nur der Tatenruhm, ein versteinertes Reiterheer. Die alten Sagen vom Heldentum und die Hoffnung auf Wiederkehr. Organisieren. Und du weißt, es wird passieren. jetzt wieder ein bisschen was Ruhigeres. Voran. Du stehst am Strand und schaust über die See. All die verlorenen Freunde, oh, das tut weh. Sollte das alles nicht immer sein, oh, war es nur ein Traum, war es nur ein Schein. Voran, voran, lasst mich eure Fahnen sehen. Voran, voran, diese Zeit wird nie vergehen. Zu wenig von uns gegen eine Übermacht, von den Medien oft verspottet und verlacht. Doch ungebeugt des Volkes Hülle, der Sieg wird unser sein. Denn so viele sind schon aufgewacht und wir sind nicht allein. Voran, voran, lasst mich eure Fahnen sehen. Voran, voran, diese Zeit wird nie vergehen. Voran, voran, lasst mich eure Fahnen sehen. Voran, voran, diese Zeit wird nie, niemals vergehen. Seid der Wahnsinn. Dankeschön. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Jetzt macht ihr mich aber verlegen. Ein arrogantes Schwein, ich geb es offen zu, das kann unmöglich sein. Doch ich weiß, was ich will, und ich glaube nur an mich. Und euer ganzes Scheißgelaber interessiert mich einfach nicht. Ich hasse wirklich jeden auf dieser gottverdammten Welt. Ich bin nun mal der Beste, es gibt keiner, der damit hält. Und dann alle Spieße, billige und leere. Ich mache niemals wieder. Passt auf, wenn ich bleibe weiter wie ich bin, sonst hat mein Leben keinen Sinn. Ich gehe meinen eigenen Weg, egal, egal wer vor mir steht. Ich komm direkt aus der Hölle. In der Kirche war ich nie, glaub nicht an euren lieben Gott. Denn ich steh auf Blasphemie, es geht mir am Arsch vorbei. Legt euch doch alle mal da, wo ihr die Sonne niemals scheint. Was juckt mich, fremdes Elend hat mich eh nie interessiert. Ich war schon immer intolerant und werd es auch bleiben. Niemand aus Treiben. Ich bleibe weiter wie ich bin. Ich mache es, siehst du, passt auch wenn. Ich bleibe weiter wie ich bin, sonst hat mein Leben keinen Sinn. Egal. Sonst hat mein Leben keinen Sinn. Auch wenn mich erfasst, gehe meinen eigenen Weg, egal wer vor mir steht. Ich bleibe weiter wie ich bin, auch wenn ihr mich hasst. Ich bleibe weiter wie ich bin, egal wer vor mir steht. Ich bleibe weiter wie ich bin, auch wenn ihr mich hasst. Ich bleibe weiter wie ich bin, egal wer vor mir steht. Dankeschön. Danke, danke. Ich seh das Funkeln in deinen Augen. Trau dich, es ist nicht schwer. Überwinde die erste Hürde und du kommst immer wieder mit hierher. Hier findest du deinen Platz, wenn du so bist wie wir. Wenn das Feuer in dir brennt, stehen wir dicht, dicht in dir. Komm mit uns, du bist herzlich willkommen. Lass dich einfach gehen. Tritt an meine Seite, lass uns zueinander stehen. Komm mit uns, herzlich willkommen. Lass dich einfach gehen. Tritt an meine Seite, werd ein Teil von mir. Als meine Leuchte. Diese Lieder sind für alle da, wir teilen sie auch mit dir. Hör nicht drauf, was die anderen sagen, mein Freund, glaube mir. Sieh, wo deine Freunde sind, du findest sie hier. Wirst du ein Teil von uns, stell dir endlich zu dir. Komm mit uns, du bist herzlich willkommen. Lass dich einfach gehen. Tritt an meine Seite. Lass uns zueinander stehen. Komm mit uns, herzlich willkommen. Lass dich einfach gehen. Tritt an meine Seite. Werd ein Teil von mir. Als Freund weiß leben auf all die Lügen, glaub nicht alles, was man dir erzählt. Komm, finde raus, wie es ist. Denke nach, was wirklich zählt. Kameradschaft, Zusammenhalt, das ist unser Leben. Hier fühlen wir uns zu Haus. Dafür lohnt es sich zu leben. Komm mit uns, du bist herzlich willkommen. Lass dich einfach gehen. Tritt an meine Seite, lass uns zueinander stehen. Komm mit uns, herzlich willkommen. Lass dich einfach gehen. Tritt an meine Seite, werd ein Teil von mir. Ein Freund euch leben, yeah. Ein Freund euch leben, yeah. Seite. Lass uns nur Leute, komm mit uns! Jetzt ist mal Lass dich einfach hin! Tritt an meine Seite, werd ein Teil von mir! Als Freund euch leben wir! Danke! Noch ein ganz neuer Titel. Deutschland lebt. Daran setzen, dir die Seele zu entreißen, wie sie die Lüge propagieren und jeder Archiv frisst. Doch du lässt dich nicht unterkriegen. Nationaler Sozialist, hörst du sie lachen, hörst sie schreien, vor grenzenlose Ignoranz. Doch sie werden dich nicht brechen, geht es auch an die Substanz. Wie sie erst heucheln und noch schleimen, wie der Teufel, der dich küsst. Doch du lässt dich nicht unterkriegen, nationaler Sozialist. Ihr habt versucht uns tot zu kriegen und habt uns diffamiert. Totgeschwiegen, nie geglaubt, dass es jemals passiert. Ihr habt gehofft, verschont zu bleiben, und das hier ist ihr erlebt. Wie aus der Asche der Phönix wächst, der sich über euch erhebt. Deutschland lebt! Sie wissen nichts vom wahren Leben, von dem Schmerz und dem Verlust. Können Scheiße rum erzählen, es schlägt kein Herz in ihrer Brust. Aufrecht durchs Leben gehen, egal wie hart es ist, wirst du bei keiner Fotze sehen, die mit

laufe durch die Straße und niemand hält mich auf. Sie würden mich gern kriegen. Schade, dass ich keine Tiere. Keine Mann beschneidet, wir sehen etwas anders aus. Ich zeig dir was verlieren, schreib meine Meinung frei raus. Ich bin ein Skelett. Dankeschön. Danke. Deine Augen, die sind blau. Wie der weite Ozean und so unergründlich tief, dass man drinnen trinken kann. Deine Haare, die sind blond, wie ein reifes Weiz im Feld, und sie schimmern fast wie Gold, wenn ein Sonnenstrahl auffällt. Kind, all unsere Liebe, das Schicksal dieser Erde liegt in deiner Wiege. Du bist ein ausschüss Kind, all unsere Liebe, das Schicksal dieser Erde liegt in deiner. Der liebe dicke Mond schaut in ein Bettchen rein, passt immer auf dich auf, sollst dir alleine sein. Und der braune Teddybär sitzt doch auf der Wacht. Hey! Durch die rauchschwarze Luft. Kind, all unsere Liebe, das Schicksal dieser Erde liegt in deiner Wiege. Du bist all unsere Liebe, das Schicksal dieser Erde liegt in deiner Wiege. I'm not afraid to die. Dankeschön. Zeit. Unsere Eltern waren immer meckern, denn wir waren meistens breit. Die ersten Schnäpse am Tresen, die ersten Frauen und Hauereien, die ersten Arme und gebrochenen Nasen dieser Zeit will ich wieder sein. Kennst du noch die alte Kneipe? Kennst du noch die alten Lieder, die wir gestern gehört haben? Wunderbare Jahre. Ich denke gern an diese Zeit. Wunderbare Jahre. Wir waren jung, wir waren frei. Wunderbare Jahre. Ich denke gern an diese Zeit. Wunderbare Jahre. Wir waren jung, wir waren frei. Das erste Bild auf den Oberarm. Stress mit der Bullerei. Mit alles und wir waren jung, wir waren frei. Auf Partys haben wir nie gern gesehen. Wir waren halt richtig rotz. Das Bier haben wir ständig ausgesoffen und in der Welt toll gekotzt. Kennst du noch die alte Kneipe, in der wir immer waren? Kennst du noch die alten Lieder, die wir gestern hören haben? Wunderbare Jahre! Wunderbare Jahre! Wir waren jung, wir waren frei! Ich denke gern an diese Zeit! Diese Zeit, wunderbare Jahre. Wir waren jung, wir waren frei. Wunderbare Jahre. Ich denke gern an diese Zeit, wunderbare Jahre. Wir waren jung, wir waren frei. Wunderbare Jahre. Ich denke gern an diese Zeit, wunderbare Jahre. Wir waren jung, wir waren frei, wunderbare Jahre. Ich denke gern an diese Zeit, wunderbare Jahre. Wunderbare, wir waren jung, wir waren frei, wunderbare Jahre. Letzte Lied. Nochmal vielen lieben Dank für diesen unvergesslichen Abend. Für diese Wahnsinnsstimmung. Vielen Dank dafür. Ihr seid der Hammer. Applaus für euch. Also jetzt das letzte Lied. Und das meine ich nicht nur von der Reihenfolge her, sondern weil das Lied auch so das allerletzte ist. Aber es nützt nichts, da müsst ihr jetzt durch. Ich muss es spielen. Als ich vorm Spiegel stand, als ich vorm Spiegel stand und meinen Sack nicht fand und auf der Ware die lange Jahre, ich riss sie alle raus, mach mir ne Pinsel raus, den ich dir kaufe und es Geld ersaufe. Als ich auf Spiegel stand und meinen Sack nicht fand und Gott bewahre die lange Jahre, ich riss sie alle raus, mach mir ne Pinsel raus, den ich verkaufe und das Geld ersaufe. Als ich vorm Spiegel stand und meinen Sack nicht fand, oh Gott bewahre, wie lange lache, ich riss sie alle raus, mach mir nen Pinsel draus, den ich verkaufe und das Geld ersaufe. Als ich vorm Spiegel stand, sie alle raus, mach mir ne Pinsel raus, und das Geld ersaufe. Wir haben's leicht geschafft. Als ich vorm Spiegel stand und meinen Sack nicht fand, oh Gott bewahre, die langen Haare, ich riss sie alle raus, mach mir den Pinsel raus, den ich verkaufe, und das Geld ersaufe. Als ich vorm Spiegel stand und meinen Sack nicht fand, oh,